Okay, good evening. Einen schönen guten Abend. It's good to see everybody. Wie geht's euch? So let's look at Matthew 5. Schauen wir uns Matthäus 5 an. And let's pray. Und beten wir. Father, thank you tonight for who you are. Vater, danke dir für wer du bist. Bless these words. Und segne diese Worte. Amen. Amen. Okay, tonight we're in Matthew 5:13. Heute Abend sind wir in Matthäus 5, Vers 13. It says, you are the salt of the earth. Ihr seid das Salz der Erde. But if the salt has become tasteless, wenn aber das Salz fade geworden ist, how will it be made salty again? Womit soll es gesalzen werden? It is good for nothing anymore. Es taugt zu nichts mehr. Except to be thrown out and trampled underfoot by men. Als hinausgeworfen zu werden und von den Menschen zertreten zu werden. So salt has two basic effects or purposes. Salz hat zwei grundlegende Zwecke. It adds flavor. Es gibt Geschmack. But it is also a preservative. Aber es wird auch verwendet zum Konservieren. And for the most part, it was a preservative back in those days. Zur damaligen Zeit wurde es hauptsächlich dazu verwendet und war wichtig, um etwas zu konservieren. And I'm sure they liked the taste also. Und ich bin sicher, sie haben auch den Geschmack gemocht. Because no refrigerators, no. Es gab keine Kühlschränke. No freezers. Keine Gefriertruhen. So if you put salt with something, it could preserve it. Also wenn man Salz etwas hinzufügte, so konnte man es konservieren. But the Lord said that we are the salt of the earth. Aber der Herr sagt, dass wir das Salz der Erde sind. And if we lose our flavor, und wenn wir unseren Geschmack verlieren, if we lose our flavor and preserving ability, wenn wir unseren Geschmack verlieren und die Kraft, Dinge zu bewahren, then we are useless. Dann sind wir nutzlos. To the kingdom. Gegenüber dem Königreich. 2 Timothy chapter 2, verse 21. 2 Timotheus Kapitel 2, Vers 21. That I might be useful to the master. Auf dass ich nützlich bin dem Meister. Now look at Luke chapter 9. It uses the same verse. Schaut mal Lukas Kapitel 9. Da wird der gleiche Vers verwendet. But it adds something. Aber noch etwas hinzugefügt. I'm sorry, Mark chapter 9. Markus Kapitel 9. Mark chapter 9 verse 50. Markus Kapitel 9 Vers 50. It says salt is good. Das Salz ist gut. But if the salt has become unsalty, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, with what will you make it salty again? Womit wollt ihr es würzen? Have salt in yourselves. Habt Salz in euch selbst. Be at peace with one another. Und haltet Frieden untereinander. It's interesting, right? Have salt in yourselves. Habt Salz in euch selbst. What could that possibly mean? I go to work and the Lord says, have salt in yourself. Ich gehe zur Arbeit und der Herr sagt, hab Salz in dir selbst. I'm in a situation and the Lord says, have salt in yourself. Ich bin in einer Situation und der Herr sagt, habe Salz in dir selbst. I'm at an elders meeting and the Lord says, have salt in yourself. Ich bin in einem Ältestentreffen und der Herr sagt, habe Salz in dir selbst. Turn with me to to Titus chapter 2. Schlagt einmal zum Titus Kapitel 2. Have salt in yourself. Habe Salz in dir selbst. Titus chapter 2. Oops. Verse 11. Titus 2, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all men. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Instructing us to deny ungodliness and worldly desires. Und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. To live sensibly, righteously and godly in the present age. Und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Who gave himself for us, der hat sich selbst für uns hingegeben, that he might redeem us from every lawless deed, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit, and purify for himself a people for his own possession, zealous of good deeds. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, eifrig in guten Werken. Now, one more verse. Noch ein Vers. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15, Vers 33. Do not be deceived. Bad company corrupts good morals. Irrt euch nicht. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Right, this is the opposite of salt. Das ist das Gegenteil vom Salz. Bad company corrupts good morals. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. A person who has salt in him does exactly the opposite. Eine Person, die Salz in sich trägt, die tut genau das Gegenteil. Verse 34. Vers 34. Be sober-minded as you ought to. Werdet rechtschaffen nüchtern. And stop sinning. Und hört auf zu sündigen. For some have no knowledge of God. Denn manche sind in Unwissenheit über Gott. I speak this to your shame. Zur Beschämung sage ich es euch. To have salt in me is the opposite of living a life that corrupts others. Salz in mir zu tragen ist genau das Gegenteil davon, ein Leben zu leben, was andere Menschen verdirbt. Right, if I put salt with meat, wenn ich Salz mit Fleisch zusammen tue, I remember being with this guy from Thailand. Ich kann mich daran erinnern, ich war mit diesem Mann zusammen, der aus Thailand and, kam. And he was cooking at our house. Und er kochte bei uns zu Hause. And I had bought a chicken. Und ich hatte da ein Hühnchen gekauft. And I unwrapped it and ich habe es da ausgepackt. It smelled a little bit. Es hat ein bisschen gerochen. Ah, it's no good. Ich glaube, das ist nicht mehr gut. He said, oh no, this is great. Er sagte, na, überhaupt nicht. They always smell like this in Thailand, you know? Vielleicht haben sie sowas in Thailand. He said, you have any salt? Habt ihr etwas Salz? I said, yeah. Und er sagte, I gave him the bag and he used like half the bag. Ich gab ihm da diese Tüte und er nahm die Hälfte davon. He just grabbed the whole handful of salt and he just worked that chicken inside, outside, upside down. Er nahm einfach das Salz mit der Hand und dann hat er das Hühnchen durchgeknetet. He was just scrubbing this thing with salt. Und hat es einfach mit Salz abgerieben. Putting his hand inside, dumping more salt and just Hände einmal innen durch, außen rum und just giving it a salt workout. Ein salzigen Workout. He says, what does it smell like now? Na, wie riecht es jetzt? It smells great. Großartig. He says, we do this all the time. Wir machen das immer so. So salt is a preservative. Salz ist also etwas zum Konservieren. And it does away with corruption. Und es stoppt den Verderbungsprozess. So what does salt do? I'm looking for one word. Also was macht das Salz? Ich schaue da nach einem Wort. Looking for a word that when I walk into a situation, nämlich wenn ich in eine Situation hineinkomme, and I'm going to school, zum Beispiel zur Schule, and there's a bunch of teenagers there that are my colleagues at school. Und da gibt es eine ganze Reihe von Schulkollegen, Jugendliche. That I can pray, Lord, I want to be the salt of the earth. Ich möchte dann beten können und sagen, Herr, ich möchte das Salz der Erde sein. Lord, let there be salt in me today. Herr, lass das Salz in mir sein heute. When I go to work and everyone is just smoking like a chimney and cussing and drinking. Und wenn ich dann zur Arbeit gehe und alle rauchen wie so ein Schornstein und sie fluchen und sie trinken. And I have to walk into this, und da muss ich dann dazwischen. That my prayer might be, Lord, let me be the salt of the earth. Dass ich dann das Gebet habe, Herr, lass mich das Salz der Erde sein. Fill me with salt. Füll mich mit Salz. What would be the word that's the opposite of corruption? Was ist das Wort, was das Gegenteil von Verderben ist? If we're not careful, people will do to us what we are supposed to do to them. Wenn wir nicht vorsichtig sind, dann wird es geschehen, dass Leute uns das antun, was genau das Gegenteil ist von dem, was wir ihnen tun sollten. The word corruption means to bring down. Das Wort Verderben bedeutet einfach runterzubringen. To decay. Zerfall. To make something less than it is. Dass es weniger ist, als es eigentlich sein sollte. And when we're in certain circumstances, we just feel so much less than what we know we are. In bestimmten Umständen fühlen wir uns als so viel geringer, als wir eigentlich sind. And yet when we walk into a circumstance, und doch, wenn wir da in einen Umstand hineintreten, I think that we should be inspiring. Sollten wir doch inspirierend sein. That the salt inside of me is a life that inspires people to godliness. Dass das Salz in mir ein Leben ist, was andere Menschen zu einem Leben mit der Gottseligkeit anstiftet. I wonder in verse 34 if this is not the sin. Und ich frage mich in Vers 34, ob das nicht gerade diese Sünde ist. Be sober-minded as you ought to. Werdet rechtschaffen nüchtern. Stop sinning. Hört auf zu sündigen. Like, stop living a life that doesn't affect anything. Hört auf, ein Leben zu leben, was niemanden irgendwie beeinflusst positiv. I don't think he was saying like, stop, you know, you're hanging around people who are corrupting you. Ihr seid mit Leuten zusammen, die euch verderben. They're influencing you. You're not influencing them. Sie beeinflussen dich und es ist nicht so, dass du sie beeinflusst. You know, and maybe he was saying, hey, stop smoking cigarettes and stop doing all, just stop that. Sorry. He might have been saying that. Vielleicht like, mag er das sagen, hör auf zu rauchen, hör, als er, der Paulus. But it may be possible that he was speaking about stop sinning. Aber vielleicht war es so, dass er darüber gesprochen hat, hört auf zu sündigen. By living a life that has no salt. Hört auf zu sündigen, nämlich ein Leben zu leben, was kein Salz hat. Like you're in a situation with people. Ihr seid in einer Situation mit Leuten. And you are now reflecting them. Nun reflektiert ihr sie. They don't sense your presence. Die spüren gar nicht deine Gegenwart. I mean, a little bit of salt in the soup and you know it's there. Ein bisschen Salz in der Suppe und du weißt, dass das Salz da ist. Right? Little bit of salt on the tomato and you know it's there. Nur ein bisschen Salz auf der Tomate gestreut und du weißt, dass das Salz da ist. And a couple Christians in a situation and they should know that we are there. Nur ein paar Christen in die Situation hineingebracht und sie werden wissen, dass wir da sind. The first Sylvester or New Year's that we spent in Vienna. Erste Silvester, die wir hier in Wien verbracht haben. Was at Eva Marie and Eric's house. Das war zu Hause bei Eva Marie und Eric. My wife and I. Meine Frau und ich. Mary Murphy. Mary Murphy war da. And right, Mary Murphy, you were there. Right. Who else was there? Gerald was there. Eva Marie and Eric, and they invited all their unsafe friends. Und sie haben alle ihre ungeretteten Freunde eingeladen. It's interesting. For the first hour, we weren't allowed to talk to anybody, but you could not speak with your mouth. Right? Also die erste Stunde war es nicht erlaubt, you had überhaupt to zu use, sprechen. It was like a game. You had to use your hands. Es war ein Spiel. Man durfte nur die Hände verwenden. And you know, there was all, you know, the wine and everything was all prepared. Alles war vorbereitet, Wein und alles. Bottles of wine to celebrate, just loaded, you know, just as much as you would want. Alles you know? Angefüllt mit Weinflaschen, alles was du nur wolltest. But it was interesting that nobody got drunk. Aber interessanterweise wurde niemand betrunken. And they said at the end, it's amazing how little wine was drunk. Und haben gesagt, erstaunlich, like, wie viel Wein da nur, also wie wenig Wein da getrunken like wurde. Like nobody touched it. Niemand hat es angerührt. Like the five of us were salt in the situation. Wir fünf waren das Salz in der Situation. They did not influence us, we influenced the whole night. Sie haben nicht uns beeinflusst, sondern wir haben den ganzen Abend beeinflusst. And I think that salt, I think that this word inspiring. Ich denke, dieses Wort inspirieren. I live a life that inspires people. Ich lebe ein Leben, was andere inspiriert. Or at least influences people. Oder zumindest sie beeinflusst. Some not to live as corrupt as they would. Einige werden dann vielleicht nicht so korrupt leben, wie sie sonst täten. I mean, not everybody wants to be inspired and also, nicht to jeder be godly. Möchte inspiriert werden, um göttlich zu leben. In some cases I inspire people to follow God. In einigen Fällen werde ich tatsächlich Leute inspirieren, Gott zu folgen. In other cases we curb corruption. In anderen Fällen wenden wir das Verderben doch gerade noch ab. I wouldn't say that night that the people that were there were all inspired to follow God because we were there. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass an diesem Abend alle Leute inspiriert waren, Gott zu folgen, weil nur weil wir da waren. But our conduct was the conduct that dominated the night. Aber unser Verhalten war das Verhalten, was den Abend geprägt hat. And I think this is a large part of being the salt of the earth. Und ich glaube, genau das ist ein großer Teil davon, wenn es heißt, das Salz der Erde zu sein. Right? For the grace of God has appeared. Denn die Gnade Gottes ist erschienen. And then it says the word instructing us. Um uns zu lehren. And we could almost put the word inspiring us. Könnten eher sagen, um uns zu inspirieren. Because this word instructing is so dry. Denn dieses Wort zu unterrichten oder zu unterweisen ist so trocken. You must do this. Das musst du jetzt machen. No, the grace of God not only instructs me, but it inspires me. Die Gnade Gottes, sie unterrichtet mich nicht nur, sondern sie inspiriert mich. To deny ungodliness and worldly lusts. Mich dem gottlosen Dingen zu enthalten und auch der weltlichen Lust. And to live righteously, soberly. Und gerecht und nüchtern zu leben, and waiting for the coming of the Lord. Und auf die Erscheinung des Herrn zu warten. You are the salt of the earth. Ihr seid das Salz der Erde. Like we change situations. Wir verwandeln Situationen. And all of us are involved in some kind of thing where people are. Jeder von uns ist irgendwo da auch eingebunden an Plätzen, wo Leute sind. Even if it's a family reunion. Selbst wenn das irgendwie ein Familienfest ist. Lord, I'm at a family reunion. Herr, ich bin an einem Familienzusammenkunft. Let there be salt in me. Herr, lass da Salz in mir sein. Let me be there, just my presence. Lass mich dort sein mit meiner Gegenwart. And the way I am, so wie ich bin, inspire some to follow you. Einige inspirieren, dir zu folgen. 2 Korinther 2:14. Thank God that He always leads us in triumph. Gott sei Dank, dass uns immer im Triumphzug führt. And we are a savor of life unto those who want God. Und wir sind ein Wohlgeruch zum Leben für die, die Gott haben wollen. And a savor of death to those who are perishing. Und ein Geruch zum Tod für die, die verderben werden. So, to some, the saltiness of my life, für einige ist die Salzigkeit meines Lebens, is not going to be an inspiration. Und für sie wird das nicht unbedingt eine Inspiration sein. It's going to be a savor of death. Es wird für sie ein Geruch des Todes sein. Here comes that person again. Oh, da kommt er schon wieder. Oh, brother. Oh, Bruder. Right? It's a savor of death. Ein Geruch zum Tod. Here comes the salty one again. Hier kommt wieder der Salzige. I remember going to a pizzeria in the 4th district. Ich erinnere mich daran, wie wir in einer Pizzeria waren im 4. Bezirk. We were in Krihubergasse. Als wir noch in der Krihubergasse waren. And the owner said to me, und der Eigentümer sagte zu mir, every time I see you, immer wenn ich euch sehe, I have to think about God. Dann muss ich an Gott denken. He didn't get saved. Er wurde nicht errettet. But there was an influence. Aber es gab einen Einfluss. He had to think about God. Er musste über Gott nachdenken. Whenever I see Christian Stroh, I have to think about Jerusalem. Wann immer ich Christian Stroh sehe, muss ich über Jerusalem denken. It's like inseparable. Das ist untrennbar. And when people see us, they should just, how come when I see that person, I always think about God? Also wenn Leute uns sehen, dann sollte ich denken, wie kann das sein? Immer wenn ich sie sehe, dann denke ich an Gott. I think about goodness. Ich denke an Güte. I think about peace. Ich denke an Frieden. And if they don't want it, then you will be their enemy. Und wenn sie das nicht wollen, dann wirst du ihr Feind werden. But that's the way it is. Aber so ist es. They persecuted Christ, they'll persecute us. Sie haben Christus verfolgt, sie werden uns verfolgen. But some will be inspired. Aber einige werden von uns inspiriert werden. We are the salt of the earth. Wir sind das Salz der Erde. If we lose our savor, wenn wir unseren Geschmack verlieren, then how can we be made salty again? Wie können wir dann wieder salzig werden? Now I was thinking of Hebrews 13:9. Ich habe da an Hebräer 13:9 gedacht. Let your heart be established in grace. Lass dein Herz in der Gnade gegründet sein. And the grace of God has appeared. Die Gnade Gottes ist uns erschienen. We could say, instructing us by inspiring us. Und sie unterweist uns, indem sie uns inspiriert. To live godly. Um ein gottseliges Leben zu führen. In Hebrews 6, Hebräer 6, it says, if I was once enlightened, wenn ich einmal erleuchtet war, and a partaker of the Holy Spirit, und ein Teilhaber des Heiligen Geistes, the righteousness of the things to come, und der Gerechtigkeit der zukünftigen Dinge, and then I fall away, und dann falle ich aber wieder ab, it's impossible to renew me. Dann heißt es da, es ist unmöglich, mich wieder zu erneuern. If I have received the grace of God and it does not make me salt, wenn ich die Gnade Gottes empfangen habe und sie macht mich nicht zu Salz, then what can? Was könnte mich dann salzig machen? If I'm not personally inspired, wenn ich nicht persönlich inspiriert bin, by the life of Christ, durch das Leben Christi selbst, by the one who would lay his life down, durch den, der sein Leben niedergelegt hat, by the one who went through his passion, durch den, der durch dieses Leiden ging. If that doesn't touch me, wenn mich das nicht berührt, and the fact that he's returning to earth, und die Tatsache, dass er auf die Erde wiederkehrt, and he's prepared mansions for us, und dass er Wohnungen für uns vorbereitet so that we hat, could be with him forever, auch dass wir für immer bei ihm sein können, if that does not inspire me, wenn mich das nicht inspiriert, to live a life that inspires, ein Leben zu leben, das andere inspiriert, there's nothing you can do. Was kannst du dann noch tun? So, does it mean that I can walk into a situation, bedeutet das, dass ich jetzt in eine Situation treten kann, and be the kind of person that is disagreeable, und die Person sein kann, die da einfach das die einfach nicht zustimmen mag, yeah, und nicht will. Some people are just always disagreeable. Es gibt Leute, die einfach nie ihre Zustimmung geben wollen. Salt does not offend salt. Salz erregt nicht Anstoß bei anderem Salz. Salt is a blessing to salt. Salz ist ein Segen für Salz. And if I walk into a Christian meeting, wenn ich da in ein christliches Treffen hineingehe, I should be a savor of life. Dann sollte ich da ein Wohlgeruch sein zum Leben. I don't walk into a Christian meeting and say, Lord, I want to be salt. Ich gehe dann nicht in ein christliches Treffen hinein oder Zusammenkunft und sage, ich will jetzt das Salz sein. Herr. Salt in someone's eyes. Salz in den Augen eines anderen. That's what some people are. So sind einige Leute. You know, they're just salt. It's salt in people's eyes. Salz in den Augen der anderen. And it's amazing how like we should have two sides of us. Wir sollten da zwei Seiten an uns tragen. The side where I am, my saltiness is such a beautiful taste to the believer. Die eine Seite, dass mein salzig sein so ein Wohlgeschmack ist für andere Leute. Ah, this is wonderful. When this person shows up, they're so tasteful. Wunderbar, wenn diese Person da bei uns ist. Das ist so geschmackvoll. I don't know what happens, but ich weiß nicht, was da geschieht, when you're around, aber wenn du da dabei bist, I get so thirsty for God. Ah, da habe ich so einen Durst nach Gott. That should be part of our saltiness. Das soll Teil des Salzigseins sein. That the believers get so thirsty for the Lord. Dass die Gläubigen so durstig nach dem Herrn werden. I live a life that's so inspiring. Weil ich ein Leben lebe, was so inspirierend ist. But it's not inspiring from myself. Das ist aber nicht inspirierend aus mir selbst it's heraus. It's not like, well, I want to be that person. Also ich möchte jetzt diese Person sein. Well, if I could only be like them. Wenn ich nur so sein könnte wie sie. No, it's like, wow, I am inspired by your life. Wow, ich bin inspiriert von deinem Leben. Because despite you, denn trotz deiner selbst, you are inspiring me. Trotz deiner selbst inspirierst du mich. Because it's the grace of God that's with you. Denn es ist die Gnade Gottes, die bei dir because ist. I know you. Weil ich kenn dich ja. It's God. Es ist Gott. 1 Corinthians 15:10. 1 Corinthians 15:10. I am what I am by the grace of God. Ich bin was ich bin durch die Gnade Gottes. And I worked harder than them all. Und ich habe härter als alle anderen gearbeitet. But it wasn't me. Aber ich war es nicht selbst. It was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die mit mir war. So the source of it is God's grace. Die Quelle davon ist Gottes Gnade. And if people begin to understand that, wow, it's by the grace of God that we live. Und wenn das die Menschen beginnen zu verstehen, oh, es ist die Gnade Gottes, wodurch wir then we're the salt of the earth. Dann sind wir das Salz der Erde. Because then the glory goes to him. Denn dann wird ihm die Herrlichkeit gegeben. 2 Corinthians 4:11-15. 2 Korinther 4:11-15. Death works in, life works out. Der Tod wirkt in uns und das Leben wirkt in anderen. The life of Jesus is manifested. Das Leben Jesus wird manifestiert. And all things that I go through are for your sake. Und alle Dinge, die ich da selbst durchmache, die sind um euretwillen. Which results in the thanksgiving of many to God. Und was dann führt zu dem Danksagen vieler gegenüber Gott. And then I'm the salt of the earth. So werde ich das Salz der Erde. So number one, Punkt eins, as salt, I am a blessing. Als Salz bin ich ein Segen. An inspiration to those who love God. Eine Inspiration für die Gott lieben. When we show up, people are blessed. Wenn wir da kommen, sind Leute gesegnet. Legalistic people are not salt. Gesetzliche Leute sind kein Salz. They come into a situation, there's, sie kommen zu einer Situation, there's a meeting and suddenly they're in the meeting and it's like, dazu, and they're just like saying things and werden Sachen gesagt. What do you mean by that? And it's like, what is that? Und, wow, was ist das? That's not salt. Das ist kein Salz. But they'll think that they're salt. Aber sie denken, sie wären Salz. I'm salt. Ich bin das Salz. Because I irritate people. Weil ich Leute irritiere. And that's what salt does. Das ist das, was Salz tut. No, salt is a wonderful taste. Salz ist ein wunderbarer Geschmack. And it should be, if we're salt, we are a savor of life to those who love God. Wenn wir Salz sind, dann sind wir ein Wohlgeruch für Gott. God, I'm going into the elders meeting. Gott, ich gehe in das Ältestentreffen. Let me be salt. Lass mich Salz sein. And let me be such, let my presence be so inspiring. Lass meine Gegenwart so inspirierend sein. And my words be so encouraging. Und meine Worte so ermutigend. And so edifying and so kind. So aufbauend und so freundlich. And yet, if something is wrong, und doch, wenn da etwas vielleicht verkehrt ist, then the salt will sting. Wenn etwas verkehrt ist, wird das Salz einen Geruch von sich geben. Wait a minute. Kleinen Moment. Let's go back to what you just said. Gehen wir mal zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. I don't want to be unkind, but I'm not sure if I agree with this. Möchte ich unfreundlich sein, ich weiß aber nicht, ob ich mit dem übereinstimme. And salt can be stingy. Und Salz kann auch ein Stachel sein. If it has to be. Und es muss auch so sein. With what is ungodly. Mit dem, was gottlos ist. Right? Then it's salt in the eyes. Dann ist es Salz in den Augen. To someone or something that's not from the Lord. Wenn da vielleicht ein oder zwei Dinge nicht vom Herrn sind. Salt can also be healing. Salz kann auch Heilung bedeuten. So we can look at it three ways. Drei Möglichkeiten. It is encouraging. Ermutigung. It is correcting. Korrektur. In a gracious way. Auf eine gnädige Weise. And it can rebuke. Und es kann aber auch Zurechtweisung sein. For the most part, I live a life that's encouraging. Aber zuallererst sollte es ja ein Leben sein, was ermutigt. My lifestyle, my words, Lebensstil, die Worte, die my ich spreche, presence, meine Gegenwart, my convictions, meine Überzeugung. It's inspiring. Es inspiriert. Wow. When I see this person, I just want to follow God also. Wenn ich diese Person sehe, dann möchte ich auch Gott folgen. Inspiration. But also correction. Aber auch Korrektur. In love. In Liebe. That this is not correct. Das ist nicht so korrekt. And there's a healing there. Und es braucht eine Heilung and hier. sometimes. Und dann ganz manchmal. Not very often, but sometimes. So selten. It's a rebuke. Gibt es dann auch den Tadel. This is also salt. Das ist auch Salz. But for the most part. Aber meistens I live a life that's inspiring. Lebe ich ein Leben, was inspirierend and when I go to work or if I'm with students, wenn ich da zur Arbeit gehe, from school that are not saved, oder an der Schule bei den Ungeretteten, let them be inspired at least to a life of goodness. Lass sie zumindest inspiriert sein zu einem Leben, was voll Güte ist. If not a life of godliness, wenn nicht gar ein Leben voll Göttlichkeit, at least to goodness. Zumindest ein Leben der Güte. And then maybe they'll get a revelation of God's goodness. Und vielleicht bekommen sie dann eine Offenbarung von Gottes Güte. Right? I don't have to go with the flow. Ich muss da nicht mit dem Strom gehen. I can graciously step out. Ich kann da aus Gnade einfach hinausgehen. And I don't have to be legalistic. Und ich muss auch nicht gesetzlich werden. I don't have to be the person who's always throwing salt in people's eyes at work. Ich muss nicht die Person sein, die da immer Salz in die Augen der anderen Leute streut. I was working on a construction crew one time. Ich habe da mal auf so einer beim Bau gearbeitet. And I made friends with this really incredible carpenter. Und ich habe mich da angefreundet mit diesem unglaublichen Schreiner. He was older than me and er war älter als ich. I was just learning everything I could from this guy. Und ich habe alles gelernt, was ich nur lernen konnte bei ihm. He was big, strong. Groß und stark. And he drank beers like they were water, you know. Und er hat Bier getrunken, als wenn es Wasser wäre. And I was making friends with him. Und ich habe mich mit ihm angefreundet. And I was witnessing to him. Und ich habe ihm auch Zeugnis gegeben. We would have lunch together. Wir haben miteinander gemeinsam gegessen. He even came to my wedding. Er kam auch zu meiner Hochzeit. And then there, this other believer, this guy came on the job. Und dann gab es einen anderen Gläubigen, der dazu kam auf die Arbeit. Hardly knows this guy. Er kennt ihn kaum. And he says to the guy. Und er sagt dann zu ihm. He says, today's Saturday. Heute ist Samstag. He says, yeah. He says, you get paid black or you get paid on the books. Also wie ist das? Wirst du das schwarz bezahlt oder geht das durch die Bücher? He says, I get paid black on Saturdays. Also Samstag werde ich schwarz bezahlt. And he says, that's a sin. Und er sagt, das ist eine Sünde. The guy says, no, it's not. Und der Mann sagt, nein, es ist nicht. He said, I worked all week. Ich habe die ganze Woche gearbeitet. I paid my taxes. Ich habe meine Steuern bezahlt. Everybody else is home watching television. Alle anderen sind zu Hause, schauen Fernsehen. And I go to work on Saturday. Und ich gehe Samstag zum Arbeiten. And I don't pay taxes for the work on Saturday. Und ich bezahle keine Steuern für die Arbeit am Samstag. And they got into this argument. Und dann gab es dieses Streitgespräch. And the guy, the Christian was arguing with him from the Bible. Der Christ hat dann argumentiert aus der Bibel. How it was a sin. Dass doch eine Sünde ist. How he need to pay his taxes. Er müsste noch seine Steuern zahlen. And I thought this, and he was so proud of what he was doing. Und er war so stolz dabei bei dem, was er tat. And I just thought, this guy thinks, you know, now I can look back, thinking that he's salt. Weg von Christus. He looked at me while he was arguing with that guy. Und er schaute mich an, während er mit dem anderen da argumentierte. And he was angry at me. Und er war zornig auf mich. Because he thought, so this is what you're like. Und er hat sich so gedacht, ja, so bist du nämlich. And our relationship for the next 6 months was so hurt. Und die Beziehung, die wir eigentlich hatten, die ist für die nächsten 6 Monate so verletzt gewesen. This guy hardly talked to me. Und er hat kaum mit mir gesprochen. This isn't salt. Das ist kein Salz. Salt is a life that comes in and encourages people, inspires people. Salz ist ein Leben, was andere Leute ermutigt und to inspiriert. Follow. Auch selbst nachzufolgen. The Lord was the friend of prostitutes and sinners. Der Herr war ein Freund von Prostituierten und Sündern. When the woman was caught in adultery, als die Frau im Ehebruch ertappt wurde, he said, if you have no sin, throw the first stone. Wenn du keine Sünde hast, werfe den ersten and then Stein. They all left. Und dann waren sie alle weg. And then he said, woman, where are your condemners? Frau, wo sind deine Verkläger? Where's the accusers? Wo sind die Verkläger? There's none, Lord. Da sind keine Herr. And neither do I condemn thee. Auch ich verdamme dich nicht. A life of inspiration. Ein Leben der Inspiration. Go and sin no more. Geh und sündige nicht mehr. I'm inspiring you to follow God. Wie ein frischer Luftzug. Ich inspiriere dich. We have to be careful. Wir müssen vorsichtig sein. Because sometimes, weil manchmal, in the name of being salt, im Namen doch Salz sein zu wollen, we are not salty at all. Actually, we are corrupting. Eigentlich verderben wir eher. People's capacities. Die Kapazität von Leuten. People are, we are destroying people's the little bit of hunger that they had for God is gone. Das bisschen Hunger, was sie hatten für Gott, es ist weg. And this carpenter was developing a taste for God. Und dieser Schreiner entwickelte gerade einen Geschmack für Gott. We would sit and talk and he would ask me questions. Wir haben zusammengesessen und geredet und er hat mich Fragen gestellt. He was getting thirsty. Und er fing an, durstig zu werden. Now, every time Rob's around, like, I get thirsty for immer wenn der Rob da ist, ich habe so einen Durst. And that's what should happen. Und das sollte so geschehen. Lord, Herr, when I walk into this room, wenn ich in den Raum komme, in this family reunion, bei dieser Familienzusammenkunft, let me inspire these people. Lass mich diese Leute inspirieren. To thirst after God. Auf dass sie nach Gott dürsten. When they hear me and see me. Wenn sie mich hören, wenn sie mich sehen. Let them not even know what it is. Lass es so sein, dass sie nicht mal wissen, was es ist. But become thirsty. Aber dass sie danach Durst haben. And that's what salt does. Und genau das ist das, was right. Durst macht. It lives a life Salz macht. That's inspiring. Ein Leben zu leben, was inspiriert. Follow me. Folge mir. The grace of God came and it instructs us to deny ungodliness. Die Gnade Gottes ist erschienen und sie unterweist uns, sich des Gottlosen zu enthalten. And worldly lusts. Und der weltlichen Lust. And to live soberly, righteously. Und nüchtern und gerecht zu leben. And godly. Und gottselig in this present age. In diesem gegenwärtigen Zeitalter. Amen. Amen. Lord, thank you tonight. Herr, danke dir heute Abend. That it's by your grace. Dass durch deine Gnade geschieht. And we pray that our life would express your grace. Und Herr, wir bitten, dass unser Leben deine Gnade ausdrückt. That people would not look at us. Dass die Leute nicht auf uns schauen. And think, look at what they've accomplished. Und nicht sagen, schau, was sie da geschafft haben. But that people would look at us and say, look what God has accomplished. Aber dass Leute auf uns schauen und sagen, schau, was Gott mit ihnen erreicht hat. Lord, we want to live a life that glorifies your grace. Herr, wir wollen ein Leben leben, was deine Gnade verherrlicht. It makes people thirsty. Und andere Menschen durstig macht. For you. Durstig nach dir. For the truth. nach der Wahrheit and for your grace. Und nach deiner Gnade. Bless these thoughts to our hearts. Segne diese Gedanken in unser Herz. We ask in Jesus' name. Und darum bitten wir dich. Amen. In Jesu Namen. Amen. Amen.